Lächel ein bisschen mit mir, hast du auch Wut aufgestaut? Ein mulmiges Gefühl im Bauch, denkst du auch, dass dich keiner braucht? Sitzt du allein zu Haus? Versuchst es kläglich zu beweisen, vertust dich kläglich, denkst, dass alle über dich Witze reißen. Hast du die Menschen, die auf alles scheißen? Was für Tasche haben, aufhören über Bewegchen zu klagen. Nicht als Dieb in den Laden, nicht drauf hören, was Flaschen sagen. Auch mal zu lang, ohne zu verzagen. Denk dran, Erfolg ist das Leben bestimmt besser zu ertragen. Was für das Zimmer, was für den Magen. Hey, komm her, chill ein bisschen mit mir. Hast du auch Wut aufgestaut? Ein mulmiges Gefühl im Bauch. Denkst du auch, dass dich keiner braucht? Sitzt du allein zu Haus? Versuchst es kläglich zu beweisen. Vertust dich kläglich, denkst, dass alle über dich Witze reißen. Hast du die Menschen, die auf alles scheißen? Tasche haben, aufhören über Bewegchen zu klagen. Nicht als Dieb in den Laden, nicht drauf hören, was Flaschen sagen. Auch mal zu lang, ohne zu verzagen. Denk dran, Erfolg ist das Leben bestimmt besser zu ertragen. Was für das Zimmer, was für den Magen.